Leider aber gibt's noch tausend andere, die das sehen. Leider bist du reizend, Mädel, leider bist du nett. Leider aber bist du auch bei anderen stets kokett. Du machst es ungeniert, du machst es raffiniert und doch naiv, als wäre weiter nichts daran. Du machst mich ganz nervös, ich werde gerne bös, doch leider hast du etwas, das man es nicht kann. Leider bist du 13 Mädel, leider bist du schön. Leider aber gibt's noch tausend andere, die